Mein Leben läuft nicht gerade nach Plan, aber alles führt mich zu dir. Hatte dich nicht auf dem Radar, doch irgendwie verbring ich meine Zeit mit dir. Mein Leben läuft nicht gerade nach Plan, aber alles führt mich zu dir. Hatte dich nicht auf dem Radar, doch irgendwie verbring ich meine Zeit mit dir. Daily Hustle für den Dream, ich bin Fokus ohne Zeit. Lange Zeit, es läuft nicht immer wie es sollte, ja ich weiß. Auf die Höhen folgen Tiefen, doch ich bin dafür bereit. Keine Angst zu fallen, steh immer wieder auf, wenn es nicht reicht. Geb mein Bestes jederzeit, halte meinen Kreis klein. Stühle an meinem Tisch, begrenz dich auf, mit wem es wirklich weit. Nur den einen hat dich frei. Vielleicht wird er zu dein. Mein Leben läuft nicht gerade nach Plan, aber alles führt mich zu dir. Hatte dich nicht auf dem Radar, doch irgendwie verbring ich meine Zeit mit dir. Mein Leben läuft nicht gerade nach Plan, aber alles führt mich zu dir. Hatte dich nicht auf dem Radar, doch irgendwie verbring ich meine Zeit mit dir.